Kapitel 14. Das Hospiz Park Lane war ein 60-geschossiger Turm mit pastellrosa Keramikfassade. Als der Wilde aus dem Taxikopter stieg, hob soeben ein Korso bunter Helisärge sirrend vom Dach ab und schoss über den Park davon. In westlicher Richtung zum Slow-Krematorium. An den Fahrstühlen erteilte ihm der diensthabende Pförtner die benötigte Auskunft und er glitt hinab auf die Station 81 im 17. Stock. Galoppierende Senilität, hatte der Pförtner erklärt. Er betrat einen großen, von Sonne und gelber Wandfarbe erleuchteten Saal mit 20 Betten, allesamt belegt. Linda starb in Gesellschaft, im Kollektiv und mit allem modernen Komfort. Fröhliche Synthi-Melodien beschwingten die Luft. Vom Fuße jeden Bettes glotzte dessen moribunden Nutzer eine Telebox an. Die Geräte liefen wie tröpfelnde Hähne Tag und Nacht. Und automatisch wechselte alle Viertelstunde der vorherrschende Raumduft. »Wir bemühen uns«, erklärte die Pflegerin, die sich am Eingang des Wilden angenommen hatte, »bemühen uns hier um ein rundum angenehmes Klima. Ein Mittelding zwischen erstklassigem Hotel und Fülorama, wenn Sie verstehen.« »Wo ist sie?« fragte der wilde Barsch und überging die höflichen Erläuterungen einfach. Die Pflegerin war verstimmt. »Sie haben es aber eilig«, meinte sie. »Gibt es noch Hoffnung?« wollte er wissen. »Meinen Sie etwa, dass sie nicht stirbt?« Er nickte. »Selbstverständlich nicht. Wer zu uns kommt, für den gibt es...« Verstört brach sie angesichts seiner leidvollen, blutleeren Miene ab. »Aber was haben Sie nur?« fragte sie. Sie war dergleichen von Besuchern nicht gewohnt. Nicht, dass es besonders viele Besucher gab oder überhaupt einen Grund für Besuche. »Ist Ihnen nicht gut?« Er schüttelte den Kopf. »Sie ist meine Mutter«, sagte er kaum hörbar. Die Pflegerin musterte ihn erschrocken und sah gleich wieder weg. Schamesröte kroch ihr vom Hals bis an die Schläfen. »Bringen Sie mich zu ihr«, verlangte der Wilde in bemüht normalem Ton. Immer noch puterrot ging sie voraus. Jugendliche, glatte Gesichter wandten sich ihnen zu, denn hier galoppierte die Senilität so schnell, dass ihr keine Zeit blieb, Wangen welken zu lassen, nur Herz und Hirn. Die Augen, die ihrem Durchzug folgten, waren die leeren, unbeschriebenen der zweiten Flaschenkindheit. Dem Wilden schauderte. Linda lag an der Wand im letzten der langen Reihe von Betten. Von Kissen gestützt, verfolgte sie das Halbfinale der südamerikanischen Riemann-Flächen-Tennismeisterschaft, das in stummer Verkleinerung auf dem Schirm ihrer Telebox ausgetragen wurde. Lautlos flitzten die winzigen Figuren über das illuminierte Glasquadrat hin und her wie Fische im Aquarium, stille, aber erregte Bewohner einer anderen Welt. Linda sah ihnen vage lächelnd verständnislos zu. Auf ihrem käsigen, aufgedunsenen Gesicht lag ein Ausdruck debilen Entzückens. Dann und wann schlossen sich die Lider und sie schien kurz wegzudösen, bis sie mit einem Ruck wieder erwachte. Zur Aquariumskasperei der Tennismeisterschaft, zur Supervox Wörlitzerianer Version von »Drück mich bis zum Hai, mein Schatz«, zum milden Hauch des Verbenendufts, den der Ventilator über ihrem Kopf zerstäubte, inmitten dieser Dinge oder vielmehr eines Traums dieser Dinge, dessen köstliche Komponenten vom Soma in ihrem Blut verwandelt und ausgeschmückt waren. Sie lächelte abermals ihr zahnlückenhaftes und verfärbtes Lächeln infantiler Zufriedenheit. »Nun, ich muss weiter«, sagte die Pflegerin. »Ich kriege meine Charge Kinder zu Besuch. Außerdem muss ich mich um die Nummer 3 kümmern.« Sie deutete auf die mittleren Bettreihen zurück. »Könnte jeden Moment soweit sein. Aber machen Sie es sich bequem.« Sie eilte geschäftig davon. Der Wilde setzte sich ans Bett. »Linda«, flüsterte er und nahm ihre Hand. Beim Klang ihres Namens wandte sie den Kopf. Ihr verschleierter Blick erfasste ihn. Sie drückte seine Hand, lächelte, bewegte die Lippen, dann plötzlich sackte ihr der Kopf auf die Brust. Sie schlief. Er saß und betrachtete sie, suchte in dem müden Fleisch, suchte und fand das junge, strahlende Gesicht, das sich über seine Kindheit in Malpais gebeugt hatte. beschwor, mit geschlossenen Augen, ihre Stimme herauf, ihre Bewegungen, die vielen Ereignisse ihres gemeinsamen Lebens. Streptokokken Serotyp G finden wir nicht am Cheering Tea, wie schön sie gesungen hatte, und die kindlichen Reime wie magisch fremd und mysteriös. A, B, C und Vitamin D, Fett in der Leber, Dorsch in der See. Heiße Tränen brannten unter seinen Lidern, als er an die Worte und an Lindas Stimme beim Refrain dachte. Und die Lesestunden. Da ist die Maus, da kommt ein Kind heraus. Praktische Anleitung für Beta-Embryonen-Magazinkräfte. Die langen Abende am offenen Feuer oder im Sommer auf dem Dach des kleinen Hauses, wenn sie ihm Geschichten von dem anderen Ort außerhalb des Reservats erzählte. Dem wunderschönen anderen Ort, dessen Bild er sich noch ebenso heil und intakt bewahrte wie das eines Himmels, eines Paradieses der Güte und Schönheit, unbeschmutzt vom Kontakt mit der Realität des wirklichen London und seinen leibhaftigen, zivilisierten Männern und Frauen. Als unversehens schrilles Stimmengewirr über ihn hereinbrach, riss er die Augen auf, wischte sich rasch die Tränen weg und sah sich um. Ein scheinbar endloser Strom identischer achtjähriger Zwillingsjungen ergoss sich in den Saal. Zwilling um Zwilling um Zwilling. Ein Albtraum. Ihre Gesichter, ihr wiederkehrendes Gesicht, denn es gab für sie alle nur eines, glotzte mopsgleich aus aufdringlichen Nasenlöchern und farblosen Glubschaugen. Sie trugen uniformes Khaki. All ihre Münder standen offen. Kreischend und plappernd fielen sie ein. Im Nu wimmelte die ganze Station von ihnen wie von Maden. Sie wuselten um die Betten, kletterten über sie hinweg, krochen unter ihnen her, spähten in die Teleboxen, schnitten den Patienten Grimassen. Lindas Anblick aber versetzte sie in Staunen und offenbar auch in Schrecken. Im Pulk umringten sie das Fußende des Betts und glotzten mit der schreckhaft stupiden Neugier von mit dem Unbekannten konfrontierten Tieren. Sieh nur, tuschelten sie. Was ist nur mit der? Warum ist sie so fett? Ein Gesicht wie Lindas hatten sie noch nie gesehen. Hatten nie ein Gesicht gesehen, das nicht jugendlich straff, einen Körper, der nicht schlank und stolz war. Denn alle moribunden 60-Jährigen auf der Station glichen kindischen Mädchen. Linda dagegen war mit ihren 44 Jahren ein Monstrum schlaffer, entstellter Senilität. »Schrecklich«, tuschelten sie, »sieh dir nur die Zähne an.« Plötzlich tauchte die Mopsvisage eines Zwillings unter dem Bett zwischen Johns Stuhl und der Wand auf und stierte Linda ins schlafende Gesicht. »Was sagt man dazu?«, begann er, doch seine Worte gingen unvermittelt in Kreischen über. Der Wilde hatte ihn am Kragen gepackt, glatt über den Stuhl weggehoben und laut plärrend mit einem Satz heiße Ohren davongejagt. Das Gezeter rief die rettende Oberpflegerin auf den Plan. »Was haben Sie ihm getan?«, fuhr sie ihn an. »Ich lasse nicht zu, dass Sie die Kinder schlagen.« »Dann halten Sie sie von dem Bett fern.« Die Stimme des Wilden bebte vor Entrüstung. »Was haben diese Rotzlöffel überhaupt hier zu suchen? Unverschämtheit!« »Unverschämtheit? Wovon reden Sie? Sie werden todeskonditioniert.« »Und ich warne Sie«, mahnte sie kampfeslustig, »wenn Sie sich weiter in Ihre Konditionierung einmischen, lasse ich Personal rufen und Sie hinauswerfen.« Der Wilde erhob sich und machte ein paar Schritte auf sie zu. Haltung und Miene waren so drohend, dass die Pflegerin erschrocken zurückwich. Er konnte sich jedoch mit Mühe bezwingen, wandte sich wortlos ab und setzte sich wieder ans Bett. Bestärkt, aber doch etwas schrill und verunsichert auf ihre Würde bedacht, erklärte die Pflegerin, »Letzte Verwarnung!« Die allzu neugierigen Zwillinge führte sie allerdings weg und verdonnerte sie zu »Der runde Zipsack geht um«, die eine ihrer Kolleginnen am anderen Ende der Station initiiert hatte. »Gönnen Sie sich ruhig Ihre Tasse Koffeinlösung, meine Liebe«, sagte sie zu ihr. Die ausgeübte Autorität stärkte weiter ihr Selbstvertrauen, gleich fühlte sie sich besser. »Also, Kinder«, rief sie. Linda regte sich, schlug kurz die Augen auf, sah sich verwirrt um und nickte wieder ein. An ihrer Seite rang der Wilde darum, zu der vorigen Stimmung zurückzufinden. »A, B, C und Vitamin D«, skandierte er leise, als wären die Worte ein Zauberspruch, der die tote Vergangenheit wieder auferstehen lassen könnte. Doch der Zauber versagte. Hartnäckig weigerten sich die schönen Erinnerungen, an die Oberfläche zu steigen. Es gab nur die hässliche Auferstehung von Eifersüchteleien, Gemeinheiten und Kümmernissen. Poppé und das aus der Schnittwunde an seiner Schulter rinnende Blut, eine widerlich schlafende Linda und die um den geteilten Mezcal auf dem Lehmboden neben dem Bett brummenden Fliegen. Die Jungen, die ihr Namen hinterherriefen. »Nein! Nein!« Er schloss die Augen, schüttelte abwehrend den Kopf, kämpfte mühsam gegen die Erinnerungen an. A, B, C und Vitamin D. Er versuchte, sich an die Zeit zu erinnern, als er auf ihren Knien gesessen, sie ihn in den Armen gehalten und gesungen hatte, wieder und wieder, ihn gewiegt hatte, in den Schlaf gewiegt. A, B, C und Vitamin D, Vitamin D, Vitamin D. Die Supervox-Wörlitzerianer hatten ein schluchzendes Crescendo erreicht und plötzlich wich im Programm des Duftumwälzers der Verbenenhauch intensivem Patchouli-Geruch. Linda regte sich, erwachte, starrte einige Sekunden verwirrt auf die Halbfinalisten, dann hob sie das Gesicht, schnupperte ein-, zweimal an der neu parfümierten Luft und lächelte plötzlich, ein kindisch-ekstatisches Lächeln. »Poppé«, gurrte sie und schloss die Augen. »Ja, das ist gut. Das ist gut so.« Sie seufzte und sank in die Kissen zurück. »Aber Linda«, flehte der Wilde, »kennst du mich nicht?« Er hatte sich solche Mühe, hatte alles gegeben. Warum ließ sie ihn nicht vergessen? Fast ungestüm drückte er ihre schlaffe Hand, als wollte er sie aus ihrer Trance unwürdiger Vergnügungen zwingen, aus niedrigen und verabscheuungswürdigen Erinnerungen holen, zurück in die Gegenwart, in die Realität, die grauenvolle Gegenwart, die schreckliche Realität. Aber doch sublim, doch bedeutsam, doch verzweifelt wichtig, eben wegen des unmittelbaren Bevorstehens dessen, was sie so beängstigend machte. »Linda, kennst du mich nicht?« Er spürte einen schwachen Gegendruck der Hand. Tränen schossen ihm in die Augen. Er beugte sich vor und küsste sie. Ihre Lippen bewegten sich. »Poppé«, flüsterte sie, und ihm war, als schwappte ihm ein Kübel Jauche ins Gesicht. Zorn wallte in ihm auf. Abermals überstaut, suchte leidenschaftlicher Schmerz ein neues Ventil, verwandelte sich in eine Raserei quälender Wut. »Aber ich bin John«, brüllte er, »ich bin John«, und vor wildem Kummer packte er sie tatsächlich an der Schulter und rüttelte heftig. Lindas Lider zuckten und flogen auf. Sie sah ihn, sie kannte ihn. »John«, aber sie siedelte das wirkliche Gesicht, die realen und gewaltsamen Hände in einer imaginären Welt an, der Welt der inneren und privaten Entsprechungen zu Patchouli und Superwörlitzer, der verwandelten Erinnerungen und der seltsam verschobenen Empfindungen, die den Kosmos ihres Traums ausmachten. Wohl erkannte sie in ihm ihren Sohn John, sah diesen jedoch als Störenfried im paradiesischen Malpais ihres Soma-Urlaubs mit Poppé. John war wütend, weil sie Poppé mochte. Er schüttelte sie, weil Poppé bei ihr im Bett lag. Als wäre daran etwas falsch, als hielten es nicht alle zivilisierten Menschen so. »Jeder gehört Ihre Stimme verröchelte jäh zu einem kurzatmigen, fast unhörbaren Krächzen. Die Kinnlade klappte herunter, sie rang um Luft. Sie schien vergessen zu haben, wie man atmet. Sie wollte rufen, aber es kam nichts. Nur die weit aufgerissenen Augen verrieten, was sie litt. Sie griff sich an den Hals, dann durchharkten ihre Finger die Luft. Die Luft, die sie nicht länger atmen konnte, die Luft, die für sie nicht mehr da war. Der Wilde sprang von seinem Stuhl hoch, beugte sich übers Bett. »Was ist, Linda? Was ist?« Seine Stimme war flehentlich, als bettele er darum, beruhigt zu werden. Der Blick, mit dem sie ihn fixierte, war starr vor unaussprechlichem Grauen. Grauen und, wie ihm schien, Vorwurf. Sie wollte sich im Bett aufrichten, fiel aber sogleich in die Kissen zurück. Ihr Gesicht verzerrte sich zur Fratze, die Lippen wurden blau. Der Wilde wirbelte herum und stürmte den Gang hinauf. »Schnell, schnell«, rief er, »schnell!« In der Mitte des Zwillingskreises, um den der Zipsack ging, drehte die Oberpflegerin sich um. Anfängliches Erstaunen wich fast augenblicklich Missbilligung. »Schreien Sie doch nicht so! Denken Sie an die Kleinen«, sagte sie stirnrunzelnd. »Sie könnten sie dekonditionieren. Aber was tun Sie denn da?« Er brach in ihren Zirkel ein. »Passen Sie doch auf!« Eines der Kinder fing an zu brüllen. »Schnell, schnell!« Er packte sie am Ärmel und schleifte sie mit. »Schnell, es ist etwas Schlimmes passiert, ich habe sie umgebracht!« Bis sie das andere Ende der Station erreicht hatten, war Linda tot. Einen Augenblick lang stand der Wilde wie versteinert da, dann warf er sich neben dem Bett auf die Knie, bedeckte das Gesicht mit den Händen und schluchzte haltlos. Die Pflegerin verharrte unschlüssig, blickte mal auf die kniende Gestalt am Bett, was für ein skandalöses Spektakel, mal auf die Zwillinge, die armen Kinder, die nicht mehr mit dem Zipsack umgingen, sondern vom fernen Ende der Station zu ihnen herüberglotzten, aufgerissene Augen und Nasenlöcher auf die schockierende Szene am Bett Nummer 20 ausgerichtet. Sollte sie auf den Wilden einreden, ihn wieder zu Anstand und Vernunft bringen, ihm in Erinnerung rufen, wo er war? Und welch fatalen Schaden er den armen, unschuldigen Kleinen möglicherweise zufügte. Indem er ihre ganze gesunde Todeskonditionierung mit seinem unwürdigen Gezeter zunichte machte, als wäre der Tod etwas Schlimmes, als komme es auf den Einzelnen so sehr an. Womöglich entwickelten die Kleinen nun desaströse Vorstellungen von dem Ganzen, wären so verunsichert, dass sie vollkommen falsch, ja absolut unsozial reagierten. Sie machte einen Schritt auf den Wilden zu, sie berührte seine Schulter. »Können Sie sich nicht benehmen?« raunte sie böse. Doch ein rascher Blick über die Schulter verriet ihr, dass ein halb Dutzend Zwillinge bereits auf den Beinen und durch die Station unterwegs war. Der Zipsack-Kreis zerfiel. Jeden Augenblick... Nein, das Risiko war zu groß, die ganze Charge würde womöglich in ihrer Konditionierung 6, 7 Monate zurückgeworfen. Sie eilte zu ihren bedrohten Schützlingen zurück. »Wer hat denn jetzt Lust auf ein Schokoladeneclair?« fragte sie in betont munterem Ton. »Ich!« brüllte die gesamte Bukanowski-Gruppe unisono. Das Bett Nummer 20 war vergessen. »Gott, Gott, Gott!« der Wilde wiederholte sich. Im Chaos aus Schmerz und Reue, das sein Bewusstsein verdunkelte, blieb es das einzige greifbare Wort. »Gott!« er flüsterte es laut. »Gott!« »Was sagt er denn da?« drang durch das Trällern des Super-Wörlitzers eine schrille Stimme zu ihm durch. Der Wilde schrak zusammen, nahm die Hände vom Gesicht und blickte hoch. 5 Kaki-Zwillinge mit je einem Eclair-Stumpf in der rechten, die identischen Gesichter nicht identisch mit Schokoladenschmiere verklebt, standen aufgereiht vor ihm und glotzten ihn mopsgleich an. Sie begegneten seinem Blick und grinsten simultan. Einer deutete mit seinem Eclair-Stumpf. »Ist sie tot?« fragte er. Schweigend musterte der Wilde sie einen Augenblick. Schweigend erhob er sich und schweigend schleppte er sich zur Tür. »Ist sie tot?« wiederholte der neugierige Zwilling neben ihm hertrottend. Der Wilde blickte auf ihn hinab und stieß ihn immer noch wortlos weg. Der Zwilling ging zu Boden und begann augenblicklich zu plärren. Der Wilde sah sich nicht einmal um.